Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mekis, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Ach, es sind es Haifischflossen, rot, wenn dieser Blut vergießt. Mekki Messer trägt nen Handschuh, braucht man keine Untat liest. An nem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mekki Messer nennt. Jenny Taula ward gefunden mit nem Messer in der Brust. Und am Kee geht Mekki Messer, der von allem nichts gewusst. An der Themse, grünem Wasser, fallen plötzlich Leute um. Es ist weder Pest noch Cholera, doch es heißt, Mekis geht um. Und das große Feuer in Soho, 7 Kinder und ein Greis. In der Menge Mekki Messer, den man nicht fragt und der nichts weiß. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf und ward geschändet. Mekki, welches war dein Preis? Mekki, welches?